Wind, den niemand aufhalten kann, fliegt der Tag für uns dahin. Du musst gehen, sag mir, was fange ich an, wenn ich nicht bei dir bin. La la.